dass das menschliche Geschlecht eine Bruderkette werde, teilend Wahrheit, Licht und Recht, heißt der Vers, der uns das Volk und die Nation der Freimaurer schildert. Das Vaterland des Freimaurers spannt sich ebenso über die Erde. Das ist des Maurers Vaterland, wo man sich kennt am Druck der Hand, sie kennt am Zeichen und am Wort, in Ost und West, in Süd und Nord, wo ew'ge Glut den Scheitel drückt und ew'ger Schnee die Berge schmückt. Soweit Gott seinen Himmel spannt, reicht unser großes Vaterland. Mit anderen Worten, es ist das Weltreich, wie der Jude es anstrebt. Dieses Weltreich verknüpfte sich für den Juden und künstlichen Juden aber wieder mit der Heimstätte Palästina. Denn der gleiche Hochgrad Freimaurer antwortet auf die Frage nach seinem Vaterlande, nach französischen Quellen: Mein Vaterland heißt Judäa. Das Vaterland der Juden und künstlichen Juden ist das Weltreich, das in Palästina örtlich verankert ist. Die Juden wollen eine völkische Heimat besitzen, zugleich aber in anderen Ländern herrschen. Wenn die Brüder Freimaurer in Deutschland mehrere Jahre nach dem Weltkriege begonnen haben, mit frommem Augenaufschlag vom deutschen Vaterland zu sprechen, so konnten sie es jetzt tun, weil das freie deutsche Vaterland inzwischen ein Glied des jüdischen Vaterlandes geworden ist und heute vom Juden beherrscht wird. Vorher waren deutsches Vaterland und jüdisches Vaterland sich ausschließende Gegensätze, darum sprachen vor dem Weltkriege die Brüder in Deutschland nur vom Vaterlande und dachten dabei an des Maurers Vaterland in obigen Strophen. Heute können dieselben Brüder in Deutschland sich infolge des Aufgehens Deutschlands in das jüdische Vaterland deutsch-vaterländisch nennen, ohne dabei ihre jüdischen Gebieter zu kränken. Das Vaterland der Juden und künstlichen Juden, das heißt ihr großes Vaterland, bleibt das jüdische Weltreich. So ist Bürgerpflicht des Freimaurers die Pflicht, die er der von Juden geleiteten Bruderkette und diesem Weltreich, diesem großen Vaterlande gegenüber hat. Wie das jüdische Volk durch die Art seines Vaterlandes als einziges Volk dieser Erde tatsächlich eine doppelte Staatszugehörigkeit hat, die jüdische für Palästina und die des Staates, in dem der Jude zufällig lebt, wobei natürlich die jüdische stets übergeordnet ist, so ist Bürgerpflicht des Freimaurers eine doppelte, als erste die Pflicht, die er dem jüdischen Weltreich gegenüber hat. Sie ist übergeordnet der Bürgerpflicht dem Staate und dem Volke gegenüber, dem der Bruder Freimaurer zufällig durch sein Blut angehört. Nun begreifen wir den Sinn der Worte aus der Freemasons Chronicle 1875. Zitat: Wenn wir behaupten wollen, dass Freimaurer unter keinen Umständen gegen eine schlechte Regierung zu den Waffen greifen dürften, so würden wir sie in gewissen Fällen dazu verurteilen, ihre höchste und heiligste brüderliche Pflicht dadurch zu verletzen. Die Empörung ist in gewissen Fällen eine heilige Pflicht, die Loyalität für die Freiheit, für die zügellose Freiheit der Levitenpriester zu wirken, drängt in Fällen dieser Art sämtliche übrigen Rücksichten in den Hintergrund. Zitat Ende. Jede Staatsgewalt, die eine derartige Loyalität für die Freiheit als ihr abträglich nicht duldet, ist despotisch und tyrannisch. Und es wird natürlich freimaurerische Bürgerpflicht sein, solche Despotie und Tyrannei zu stürzen. Die eben angeführte Logenzeitung schreibt, Zitat: Ein von hohen Idealen beseelter Freimaurer kann, ohne sich einer Ungerechtigkeit schuldig zu machen, kühn einen Schlag gegen die Tyrannei führen und sich mit anderen verbinden, um durch Mittel, die sonst verwerflich wären, Abhilfe für unerträgliche Missstände, das heißt das Bestehen einer völkischen eigenen Staatsgewalt, zu schaffen. Die Geschichte berichtet von zahlreichen Fällen solcher Eingriffe durch Freimaurer. Zitat Ende. Es handelt sich nicht immer um eine Empörung im offenen Kampf gegen die Autorität. Diese ist auf allen Gebieten und mit jedem Mittel zu unterwühlen. Der deutsche Freimaurer Findel schreibt 1885 von dieser Bürgerpflicht des Bruders auf dem Gebiet der Erziehung, deren Erfüllung natürlich auch keine Politik treiben ist. Zitat: Jeder Freimaurer, der nicht mit Blindheit geschlagen ist, wird unschwer herausfinden, worauf unsere ernste und ausdauernde Arbeit gerichtet sein muss, nämlich auf die Zertrümmerung des Autoritätsprinzips, wie es sich in der Erziehung und Schule unseres Volkes zur Stunde noch geltend macht. Zitat Ende. Welcher Goy nun nicht willig ist und nicht die Berechtigung als solchen auf Errichtung der Judenherrschaft und Vernichtung seines Volkes gerichteten Handelns anerkennt oder es gar aufdeckt und ihm Widerstand leistet, wer ein furchtbares Geschick von den Goyim abwehrt, der schmäht Jahwe, der greift in seine Weltordnung ein. Er wird als Ablehnender zum Unterdrücker und Angreifer, ganz gleich, ob es sich hier um einen Einzelnen wie mich oder um ein ganzes Volk handelt. Diejenigen aber, die solche befreiende Tätigkeit Einzelner unterbinden, das heißt, ihn an Leib und Seele heilen und arteigene Völker der Demokratie oder auch der Diktatur des Proletariats ausliefern, sind Befreier und Weise. Die Juden, die die Weltherrschaft erringen wollen, sind immer die wider Jahwes Gebot Unterdrückten. So ist denn auch Deutschland der Angreifer im Weltkriege. Darum wurde ihm die Schuld am Weltkriege angedichtet und darum soll diese Lüge nie aufgedeckt werden. Durch die List solcher Geheimsprache wird die geheime Weltverschwörerbande eingelullt in den Wahn, ihre Weltverbrechen seien unschuldiger Abwehrkampf und die Goyim-Völker beten ihr das auch noch oft genug nach. Aber trotz des durch List und Talmud Moral erzeugten guten Gewissens sind die Weltverschwörer und ihre Komplizen durchzittert von Angst vor der Entlarvung ihrer Verbrechen. Sie zittern vor dem Misslingen ihrer Taten, das sie der Vergeltung der Goyim zuführt. So flüchten sie vor ihrer Angst immer wieder in den kabbalistischen Aberglauben. Er soll sie vor Misslingen und auch besonders noch vor Strafe schützen. Diese kurze Darstellung über die Hochgrade, ihre okkulten Mitverschwörer und jüdischen Herren sowie über ihre Gedankenwelt und Kampfart muss genügen. Wie sich ihre fluchwürdigen Verbrechen mit den Verbrechen Roms wetteifernd in den Völkern als Morden ohne Ende in Revolutionen und Kriegen auswirken, das zeigt das Werk Kriegshetze und Völkermorde in den letzten 150 Jahren, wie sie auch heute noch wirken und neues Unheil, den kommenden Weltkrieg brauen, enthüllt das Werk »Weltkrieg droht auf deutschem Boden«. Wer sich und das Volk vor Untergang retten will, vernichte das unterirdische Wirken jüdisch-freimaurerischer Verbrechergesellschaften und zeige sie dem Volk im hellen Tageslicht. Dabei stelle er sie auf die Drehscheibe und drehe langsam die Kurbel, damit jedermann sie endlich erkennt.